Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtratobi, und ich habe jetzt via Telefon in der Leitung Johannes Ponada, den aktuellen politischen Geschäftsführer der Piratenpartei Deutschland. Und wegen des aktuellen Anlasses, dass es ja Querelen im Vorstand gibt, habe ich Johannes gebeten, mir mal eben kurz zu erklären, was los ist und wie du glaubst, dass es weitergeht. Ja, hallo Krähennest. Also ich bin heute schon gefragt worden von der DPA. Ich habe dann gesagt, das ist auf jeden Fall keine Krise der Partei. Das ist mal das Allerwichtigste. Die Partei funktioniert gut, sie arbeitet. Es sind über 500 Anträge eingebracht ins Antragsportal für Bochum. Und wir werden da sehr, sehr viele hochqualitative Anträge. Wir werden in Bochum mit Sicherheit das Wahlprogramm ein gutes, weites Stück voranbringen, sodass wir programmatisch uns enorm weiterentwickeln. Und das ist erstmal ein Grund, um sehr stimmungsfroh zu sein. Wenn es eine Krise gibt, dann ist die im Bundesvorstand. Und ich glaube, eines der schwierigsten Probleme ist, dass sich persönliche und Sachthemen mischen und dass es eigentlich keiner mehr so richtig auseinanderhalten kann. Das ist deswegen ein Problem, weil diese beiden Themenbereiche unterschiedliche Behandlung brauchen. Ein Sachthema, das wird am besten öffentlich besprochen, damit sich auch die Partei eine Meinung bilden kann und sagen kann, okay, wo sind denn da die verschiedenen Linien, wo sind die Mehrheiten, wo sind die Minderheiten? Und das kann man dann sachlich und trotzdem in den Positionen klar und scharf diskutieren. Die persönlichen Sachen, die gehören eigentlich in einen vertraulichen Raum, und momentan ist es eigentlich eher andersrum. Die Sachthemen, da geht keiner durch, die sind irgendwie alle vertraulich, aber die persönlichen Sachen, die sind überall öffentlich in den Zeitungen. Und das ist natürlich eine ziemlich verquere Situation. Die persönlichen Sachen, die müssten eigentlich, wenn es nicht im Gremium sich selber lösen lässt, was momentan, denke ich, ziemlich deutlich ist, dann eben unter Zuhilfenahme von der Mediation, von externen Gesprächsbegleitern, geklärt werden. Und die Sachthemen, das müsste man die Konflikte mal offenlegen, damit überhaupt mal klar ist, wo denn hier sachliche Differenzen sind. Ja, von außen bekommt man ja gar nicht mit, wo eure persönlichen Differenzen liegen. Eigentlich möchte man das gar nicht wissen. Wir Piraten freuen uns darüber, dass wir ganz viele Programmanträge haben, und wir hoffen, dass viele davon so gut sind, dass auch dafür abgestimmt wird und wir ein dickes Wahlprogramm haben. Das ist das Allerwichtigste. Und der Vorstand ist wichtig, aber in einer Piratenpartei nicht so wichtig, wie das in anderen Parteien ist. Und das muss man immer wieder betonen. Und laut Satzung würde er theoretisch auch mit 5 Leuten funktionieren. Wir haben also keinen Untergang der Piratenpartei jetzt. Was steht denn für dich als nächstes an? Ja, für mich steht an, sie weiter zu versachlichen und vor allem meine Arbeit weiterzumachen. Wir haben, wie gesagt, die Anträge jetzt, die müssen jetzt in die Medien, das muss vor Bochum bereits diskutiert sein. Wir können uns nicht leisten, dass irgendwie jetzt 4 Wochen bis Bochum Personalquerelen in Zeitungen sind und die vielen guten Anträge, die ja zum Teil auch im Mitglied schon abgestimmt sind, die finden keine Beachtung. Sondern wir müssen natürlich jetzt die Aufmerksamkeit vor und dann kurz den Parteitag nutzen, um unsere Themen nach vorne zu bringen. Jetzt gibt es ja parteiintern die Gerüchte, du möchtest deine Personalie am Bundesparteitag abstimmen lassen. Ist da was dran? Ich persönlich möchte das nicht, sondern ich bin der Meinung, also es gibt von mehreren Seiten auch die Forderung, ich soll doch bitte das Amt freigeben, damit der GUFO wieder einfacher arbeitsfähig wird. Ich bin mit einer sehr großen Mehrheit vom Parteitag gewählt worden und bin der Meinung, wer das zu entscheiden hat, ist der Parteitag. Das heißt aber nicht, dass ich diese Personalie von mir aus in den Parteitag bringen will, weil dann wird es ja wieder nur um eine Person gehen. Und wenn eine Mehrheit der Basis die Meinung ist, ich sollte das Amt räumen, dann müssen wir uns in Bochum die Zeit nehmen, 20 Minuten, eine Vertrauensfrage. Dasselbe gilt natürlich auch für meine Kollegen. Ansonsten ist es richtig, dass wir Programm machen. Und das ist genau das, was wir tun sollten. Okay, du hast ja bekanntermaßen eine sehr gute Rückkopplung zur Basis. Möchtest du da was zu sagen, was so das Feedback war, was dich erreicht hat? Ich bekomme viel Unterstützung. Ich bekomme viele, viele Stimmen, die sagen, Johannes, bitte lass dich auf keinen Fall da irgendwie wegdrängen oder bitte tritt auf keinen Fall zurück. Das ist mein Bild, ein komplettes Bild der Basis kann ich nur bekommen, wenn wir Abstimmungen machen. Bekomme viel Unterstützung von Basispiraten. Ich war gestern im Dicken Engel, da gab es sehr kritische Nachfragen, jetzt alles war vor mir im Dicken Engel, und es gab viel Unterstützung, aber es war alles sehr, sehr sachlich. Und ich glaube, dass es die Basis satt hat, dass diese persönlichen Themen so in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Es gibt ja auch die Liquid-Initiative, die mit breiter Mehrheit gesagt hat, liebe Bundesvorstandskollegen, bitte unterhaltet euch nicht mehr übereinander in der Presse. Ich weiß nicht, warum einige meiner Kollegen dieser Bitte nicht folgen wollen. Ich halte es nicht für konstruktiv. Andererseits natürlich diese momentane extreme Zuspitzung, weil andererseits gibt es momentan eine ziemliche Zuspitzung, weil eben als mehrere meiner Kollegen sagen, sie können mit mir nicht zusammenarbeiten und damit ist es dieses Du oder ich, was ich ganz, ganz schwierig finde und was eigentlich klassisches 1.0 politisches Handeln ist. Und da bin ich der Meinung, wir stehen für Basisdemokratie und wenn dieser Konflikt sich tatsächlich nicht unter den Vorstandskollegen lösen lässt und das Problem aber gelöst werden muss, dann müssen wir im Zweifel eine Vertrauensfrage in Bochum einräumen. Also, damit hast du eigentlich die wesentlichen Fragen für heute einfach erstmal beantwortet. Du sagst, du klebst nicht an deinem Stuhl. Ich nenne das jetzt mal so 1-0 mäßig. Wenn die Basis sagt, du mögest bitte den Platz räumen, dann wirst du das sofort tun. Sollte es anders entschieden werden, würdest du das auch entsprechend tun. Und das ist das, was ich heute von dir wissen wollte, wie es da jetzt weitergeht. Und du wirst es auch nicht, diese Frage auch nicht initiieren, aber dich der Frage stellen, wenn auf dem Bundesparteitag das aufkommt. Und du bist der Meinung, dass man die Vertrauensfrage auch mit einem Zeitaufwand von 20 bis 30 Minuten klären könnte? Also mehr Zeit darf das auf keinen Fall in Kauf nehmen. Es ist dann schon schade genug, dass es dann medial natürlich eine Aufmerksamkeit gibt auf das Thema, aber das Ergebnis ist ja offen. Und ich meine, mehr als ein Wahlgang, wo man eine Abstimmung macht, ist es ja nicht. Okay, wir wollen natürlich Programmatik haben am Bundesparteitag. Deswegen ist ja die Sorge von vielen, also ganz allgemein gibt es ja auch Stimmen, die den ganzen Bundesvorstand am liebsten weghaben wollen, was sich allerdings an einzelnen Personen festmacht, nicht an allen. Und da gibt es ja verschiedene Strömungen. Von daher gibt es aber auch eben hoffentlich die meisten, die sagen, wir wollen Programmatik und wollen nicht über Personal entscheiden, denn dann dürfte es für die Bundestagswahl schwer werden. Jo, danke. Bis dann, und tschüss. Viele Grüße. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.